Ja, hallo, willkommen zum. Ja, jetzt wollte ich eben auf Englisch loslegen. Willkommen zum Uncast, die Folge 68, oder? Nein, 67. 67. Ah, naja. 67. Also Leute, einer muss mal vorbeikommen, Rio zählen lernen, Ja, ich bin beibringen. meiner Zeit immer ein bisschen voraus, deswegen. Ach so, warst du in der Zukunft gut. Genau. Ja, was gibt's denn diese Woche? Was gab's diese Woche denn? Ganz unwichtige Dinge, wie zum Beispiel Ice Cream Sandwich 4 Genau. oder Ice Cream Sandwich Android 4, um genau Genau. zu sein. Und Galaxy Nexus zum Beispiel. Auch total unwichtig, ja. So unwichtig, dass wahrscheinlich die mindestens die Hälfte der Sendung dabei drauf Ja, geht. mindestens. Mindestens. Ja, in der Tat. Also das war natürlich das große Highlight der Woche. Ice Cream Sandwich wurde mit Verspätung endlich vorgestellt. Es wurde ja ursprünglich, war das ja viel früher geplant und das wurde dann nochmal verschoben und dieser Event wurde in Hongkong abgehalten. Ja, sehr zum Unwillen der Presse, die natürlich gewohnt ist, dass im sonnigen Kalifornien sowas gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz hat Ice Cream Sandwich tatsächlich die vollmundigen Ankündigungen von Andy Rubin doch wohl, nein, nicht Andy Rubin war es, sondern Larry Page persönlich, Ja, höchstpersönlich, Repage, ja. ja, höchstpersönlich. Die vollmundigen Ankündigungen wurden doch gehalten, Ja, zumindest, ich kann da ein ganz gutes Beispiel nehmen, Leute. ja. Wenn ihr das Kennzeichen 1701A noch kennt, ja, und dann gibt es so einen Sprung zu 1701D, dann weiß jeder, wie groß der Sprung von Android sein wird. Ist gut. Das ist Ja, gut, ja. weil von der alten Enterprise, der neuen Enterprise, von Kirk zu Picard. Picard, Genau. ist schon ein Sprung. Genau. The Ich Next weiß, ich Generation. weiß. Jetzt werden viele sagen, ja, die alte Serie ist sowieso besser. Aber sie mag besser sein, aber technisch nicht so gut. Gibt's die immer noch, die das sagen? Ich glaube, die sind ausgestorben jetzt. auf jeden Fall die Next Generation, das hat der Mo ganz genau getroffen, die ist damit eingeläutet mit dem Android 4.0. Es gibt unwahrscheinlich viele Neuigkeiten. Es sind viele große Sachen, aber es sind auch, und das finde ich fast schon interessanter, viele, viele, viele kleine Änderungen. Also die UI, das Benutzerinterface wird komplett überarbeitet werden. Es hat ein bisschen was von Honeycomb, ein bisschen was von Gingerbread, so wie wir es eigentlich auch schon gesagt haben. Ja? Weil wir haben ja gesagt, Honeycomb wird es niemals geben auf einem Phone. Ja? Und das hat Macht Google ja auch klar keinen gemacht. Sinn. Ja, das hat Google klar gemacht und das war auch absolut sinnlos. Also diejenigen, die jetzt bis zuletzt behauptet haben, das ist Honeycomb für Telefone, da wird es schwer enttäuscht sein, weil es eben was ganz, ganz anders ist. Es hat ein paar Designelemente zwar von Honeycomb übernommen, aber der Rest ist dann eben komplett anders. Und das zählt ja auch für Tablets, denn das ist ja jetzt das System, was Tablet OS und das Phone OS quasi wieder zusammenbringt. Also Honeycomb und Gingerbread kommen da wieder zusammen und das Ganze wird eben jetzt zu so Ice Cream Sandwich. Deswegen auch der Name Ice Cream Sandwich, weil Weißt du, ursprünglich. was für eine Frage mich da quält? Ja. Und zwar, wie du ja schon sagst, das sind ja beide Systeme, oder Genau. na, das ist falsch ausgedrückt. Das System ist von Grund auf so gemacht, dass Genau. es sowohl als auch anzeigen kann. Genau. Und für mich stellt sich die Frage, habe ich ein Handy mit einem HDMI-Anschluss? Habe ich dann auf dem Fernseher die Tablet-Ansicht oder die Handy-Ansicht? Ich würde Das sind sagen, so eine von den vielen Fragen, die ja. mich momentan so ein bisschen quälen, aber Ich denke, da. da werden noch einige Fragen aufkommen, bis das dann letztendlich auf den Geräten der Leute ist, weil da wird einiges noch sich ändern und ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, wie die Leute reagieren werden, also sage ich mal die normalen Leute, wenn die auf einmal ein komplett anderes Telefon in der Hand haben. Weil nichts anderes wird es sein, wenn die jetzt Gingerbread hatten oder vielleicht sogar früher, wer weiß, ja. Und dann schalten die auf einmal morgens ihren Telefon an und dann heißt es, oh, updaten, oh, cool, update, zack. Und dann auf einmal nach dem Update haben sie ein komplett anderes Gerät, die Bedienung anders, da alles anders. Ja. Und ich muss schon sagen, das hat mich bei Honeycomb ein bisschen gestört, weil da war nicht mehr viel übrig von Android, ja, von dem, was man gewohnt ist. Und hier muss ich sagen, ist zwar ein bisschen mehr wieder von Android drin, also von dem alten quasi, von Gingerbread, aber es ist schon wieder was Neues. Und nichtsdestotrotz gut, aber Sehen wir die Vorteile von beiden kannst du dir mal und machen vorstellen? daraus ein Sandwich, oder? Kannst du dir vorstellen, Leute, die jetzt eben ihr Handy gerade, ja gut, jetzt kenne ich mich damit aus, die Bedienung klappt So jetzt, gerade ja. gekauft, Ja, und ja. jetzt kommt eine neue Oberfläche, komplett anders, ja. Die Leute werden wahrscheinlich dann erstmal verdutzt gucken, hallo, da ist was defekt mit meinem Gerät. Ja, aber Rio, sind wir mal ehrlich, das ist doch der nächste logische Schritt. Ja. Also wenn man sich anguckt, was alles reingepackt ist, ist es logisch, dass man in die Richtung gehen muss, weil auch alles ist in irgendeiner Form auch verbesserbar. Und ich finde, im Moment sehe ich eigentlich nur Vorteile von den Dingen, die ich jetzt nachgelesen habe. Wie ich dich kenne, weißt du wahrscheinlich schon die einzelnen Versionsnummer der Ja, Unterprogramme, weil du eine Woche lang wahrscheinlich keine Ahnung mit Entwicklern von Google wahrscheinlich sogar gesprochen hast, um also alles rauszukriegen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich habe in der Tat die Entwickler Postings und Kommentare auf Google Plus deutlich verfolgt. Und man muss sagen, es ist also faszinierend. Es wird noch einiges noch passieren übrigens. Das ist noch nicht alles, was da vorgestellt wurde. Es sind noch viele Kleinigkeiten im Hintergrund verborgen, die eben gut, manche haben das haben so ein paar Kleinigkeiten davon schon entdeckt, die nämlich die Gelegenheit hatten, mit diesem Android 4.0 dann auch ein bisschen schon zu rumzutüfteln. Ja. Das SDK ist übrigens auch draußen. Wer also schon grundsätzlich mal das sehen will auf seinem Computer und so, der kann sich das SDK herunterladen und installieren. Da kann er schon genau sehen, wie das Ganze aussieht und wie das funktioniert von der Bedienung her. Ja, und bitte nicht mit dem Pentium 1 probieren. Glaubt mir, er braucht Power für das Ding. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt, genau. Also, da wir jetzt erstmal bei Ice Cream Sandwich, also ein neuer Font wurde eingeführt, das ist dann auch toll, ein neuer Font, ein neuer Schriftsatz, wunderbar. Der nennt sich Roboto. Ja, und der ändert doch schon gewaltig das ganze Aussehen, aber das kommt Hand in Hand dann eben mit diesen Änderungen, dass es zum Beispiel eben jetzt keine Unterschiede mehr gibt zwischen Tablet und Telefon. Das bedeutet also, dass diese neue Fragments UI auch tatsächlich jetzt richtig unterstützt wird. Fragments ist quasi so, wenn man auf einem normalen, normal großen Display ein Programm quasi benutzt, dann hat man zum Beispiel einen Teil des Programms und wenn man so links oder rechts mit dem Finger eben hinherfährt, dann kriegt man die nächste Ansicht sozusagen, ja, und wieder zurück. Sobald man eben ein Tablet hat und dreht das eben in die Horizontale, Beide. dann bekommt man eben die geteilte Ansicht. Das heißt, dass dann diese zwei Fragments nebeneinander sind, gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen, im Gegensatz zum Handy, wo immer nur ein Fragment zu sehen ist. Ja, gleichzeitig. Und das Ganze auch noch angepasst, das funktioniert alles automatisch. Und die Entwickler sind natürlich dazu aufgerufen, dann auch das zu unterstützen. Viele Programme werden von vornherein unterstützt, so wie es ja auch früher immer bei Android der Fall war mit den großen Bildschirmen. Ja, nur eben speziell die solche Funktionen zu nutzen, muss klar das Programm angepasst werden. Ja, diese rechts-links-Swipen, sage ich jetzt mal, ja, das Hin- und Her-Schieben. Das Reinigen des Bildschirms, Ja, sag ich genau. mal. Das zieht sich durch das gesamte System jetzt. Und tatsächlich das gesamte System. Zum Beispiel kann man eben Notifications, die auftauchen oben, die kann man jetzt einzeln wegwerfen. Also man muss jetzt nicht mehr mit Clear dann alles löschen, sondern man kann einzelne Notifikationen nehmen, antippen und einfach weg ziehen. So, zack, wegschmeißen. Ja, mit dem Finger. Das zieht sich eben so durch das ganze System, auch Gmail. Da kann man auch zum Beispiel Mails einfach wupp weg mit dem Finger wegswipen und Und auch blättern jetzt. Und auch blättern, ganz genau, rechts, links blättern. Da geht es Habe ich ja öffentlich immer spitze drauf. vermisst, ne? Die Funktion. Ja, das stimmt. Ja. Gut, die Kamera-App, die hat einen Riesensatz gemacht übrigens. Die hat wunderbare Funktionen, außer das schön gezeigte Echtzeit-Auslösen eines Fotos. Unglaublich, ja, dass es jetzt endlich funktioniert. Zumindest in Verbindung mit dem Google Nexus. Entschuldigung, mit dem ne Galaxy Nexus. Ich werde noch eine Zeit lang brauchen, um mich daran zu gewöhnen. ja, die hat also quasi ohne Zeitverzögerung ist der Auslöser zu betätigen. Das heißt, in der Millisekunde, in der man auf den Auslöser drückt, zup, ist das Foto schon gemacht. Ja, also nicht wie vorher draufdrücken, dann dauert es eine Sekunde und dann ja, ist das Foto, wird dann Foto dann aufgenommen, sondern in dem Moment, wo man drauf tippt, pup, schon aufgenommen. Genau. Ja. Und in der nächsten Generation wird vorher schon ausgelöst, bevor man drauf Du lachst jetzt, du lachst jetzt. Das, das, Theoretisch ist es sogar. das, das wird funktionieren. Ich denke auch, das ist genau die Art, wie das gemacht wird hier. Dass die Kamera nimmt permanent, sobald man die Kamera-Applikation aufruft, nimmt permanent das Bild auf. Und wenn man draufdrückt, wird eigentlich das aufgenommen, was bereits schon durch die Kamera aufgenommen wurde, sozusagen. Ja, das ist zwar nur ein paar Millisekunden Man kriegt da eine Verzögerung. Timeline angezeigt und kann sich dann das Beste auswählen. Nein, das nicht. Aber das wäre doch eine Idee, oder? Ja, definitiv. gut. Also nächste App, du weißt, ne, Dalvik. Die nächste App werden wir in der Richtung gestalten, Ja, klar. sobald ich Dalvik verstanden habe. Ja, Also klar. Dann wird nie. ja, dann wird Python kommen wahrscheinlich. gut. Moment, jetzt bin ich hier schon wieder verrutscht. So. Ja, es ist eine ganze Menge, deswegen tue ich hier wie wild auf meinem Tablet rumwuschen da. Ja, man muss ja gucken, das kann man sich Ja. ja gar nicht alles Ja, merken. ab Das definitiv, ja. Also die Kamera hat weiter eine Panoramafunktion bekommen. Die ist äußerst schön. Da kann man ganz einfach dann die Bilder aufnehmen und dann Endlich, setzt endlich für das, alle, endlich für alle. genau, setzt das Ganze die Bilder zu einem Panorama zusammen. Geht wunderbar schnell. Foto-Edits ist auch ein Thema. Wahnsinnig viele Möglichkeiten. Alles, was man vorher für teures Geld gekauft hat im Store oder hoffentlich eben nicht gekauft hat im Store, kann man jetzt nämlich machen, integriert, zum Beispiel solche Sachen, damit das Foto so ein bisschen älter erscheint, ja, diese Vintage-Fotos viele, viele Effekte kann man damit einfügen. Und das Beste auch, das gilt auch für Video, auch da Effekte, Videoschnitt direkt am Handy, also man hat einen kompletten Videoeditor im Handy, wo man dann eben die Videos bearbeiten kann, bevor man sie zum Beispiel zu YouTube hochlädt. Auch das ist eine tolle Erweiterung davon. Und ja, die Gmail-App, ich habe es schon angesprochen, hat auch eine riesen Verbesserung erfahren. Ja. Moment, jetzt muss ich gerade mal hier mal gucken. Ich suche auch gerade. Nein, Dann ist die es war eben Schwenkbewegung diese Bedienung beispielsweise schon mit diesem Rechts-Links-Durchblättern der Mails, ja, und so weiter. Und es hat auch jetzt eine Offline-Funktionalität. Ja, ich meine, hat ja eigentlich Gmail in gewisser Art schon immer gehabt, nur dass jetzt eben sogar noch über einen längeren Zeitraum man das Ganze synchronisieren kann und eben offline halten kann. Dann beim Google-Kalender gibt es ebenfalls Neuerungen. Man kann jetzt rein und rauszoomen. Und je nachdem, wie weit man reinzoomt, sieht man dann zum Beispiel von einem Termin mehr und wenn man rauszoomt, wieder von ein bisschen weniger. Ja, also auch das ist total. Von der Tages- in die Wochen- in die Monats- in die Jahresansicht und wieder zurück. Nicht ganz, nicht ganz. Ja, nee, das ist mehr so eine Übersicht. Du vergrößerst es dann und dann siehst du mehr Text zu dem einzelnen Punkt daneben. Ja. So wie wenn ich von der Tages- in die Nein, Wochenansicht wechsle. nein, nein. Schau dir das Video nochmal an. Das ist schön drin. Übrigens, Video, klar, auch natürlich verlinkt. Sehr logisch. In den Settings sieht man jetzt auch den Traffic, den man verbraucht hat. Und mit Finger kann man sogar dann die maximale Menge einstellen, die man eben verbrauchen kann. Das heißt zum Beispiel, man hat 500 Megabyte integriert, also quasi mit dabei in seinem Vertrag. Dann stellt man zum Beispiel das auf 400 ein und dann wird sichergestellt, dass eben das nicht erreicht wird. Und man hat immer noch 100 Megabyte quasi dann als Reserve, die man dann ja, wenn man das unbedingt braucht, dann wieder hochsetzen kann, dass die letzten 100 benutzt werden. Gleichzeitig ist das so, je weiter das Telefon dann an diesen Traffic Cap kommt, desto weniger Daten werden verbraucht, also werden übermittelt. Da wird dann zum Beispiel nicht so häufig Gmail abgerufen, ja, und etliches. Also die Hintergrunddaten werden reduziert, je weiter es an dieses Limit rankommt. Eine intelligente Datenbenutzung sozusagen. Ganz, ganz schön auch das gemacht. Übrigens war es noch nie einfacher, also man hat das alles grafisch im Überblick und zieht dann einfach so die Linie herunter und dann wird einfach diese Begrenzung dann dort eingefügt. Ja, ganz, ganz schön. Ja, man könnte jetzt weitermachen. Die Bildergalerie ist komplett überarbeitet. Der Dialer, um Telefonnummern zu wählen, ist ebenfalls komplett überarbeitet. Genau wie die Kontakte. Die sind jetzt ganz anders aufgebaut. Sieht schon fast aus, so ein bisschen wie dieses Mango von Windows 7. Ja. mit diesen Kontakten, weil die dann Bildschirm füllen, quasi nur die Bilder von den Kontakten da ist. Und dann kann man dann eben schön tschuk tschuk draufklicken und die entsprechende Person anrufen. Und so weiter und so weiter. Ich habe hier in dem Begleitartikel noch etliche Artikel verlinkt, weitere Artikel zum Beispiel für Android Central, TechRadar, Slashcom, Slashgear, TechCrunch, Android Police und so weiter und so weiter. Weil es ist wirklich so extrem viel an Details, was da neu ist. Ja, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und ha, eins besonders interessant noch zu erwähnen vielleicht: Android Beam. Dieses Android Beam hat für richtig Furore gesorgt dort auf diesem Event, weil nämlich das quasi NFC in das verwandelt, was ich auch schon gesagt habe. Du Ja, was warst, du die ganze Zeit dir gewünscht hast. na, da, das war, da, nein, nein, das war das, was ich ja schon angesprochen habe. Du warst da ein bisschen skeptisch, glaube ich. Aber du konntest ja dir das nicht vorstellen, dass jetzt so viel auf NFC gesetzt wird. Also fernab von jetzt, sage ich mal, diesen Sachen wie zum Beispiel bezahlen oder so. Aber es ist tatsächlich so, dieses NFC wird eine Schnittstelle für Daten aller Art. Ja, Kontakte, Apps, Termine, alles Mögliche wird zwischen diesen Handys dann damit ausgetauscht. Ja. Die haben zum Beispiel auch eine Demo gezeigt, wo Angry Birds, ja, bestimmte Levels, ja, und dann hat der eine das gehabt auf seinem Handy und zusammengehalten und zack, hat das andere das Level auch gehabt. Ja. Also dieses NFC wird ein großes Ding sein bei Ice Cream Sandwich. Ob das auch ein großes Ding dann sein wird in der normalen Benutzung bei den Leuten, das ist noch wieder noch eine andere Frage. Ja. Weil es gibt ganz klar einen Hinderungsgrund, nämlich es haben nur wenige Telefone bisher einen NFC-Chip eingebaut. Ja, Ich habe keins, leider. ja Aber genau. ja gut, es kommt ja eine SD, ne? Das weiß ich jetzt noch nicht genau, wie das aussieht und inwiefern das kompatibel ist dann mit diesem Das Ice Cream Sandwich. Das müssen wir erst abwarten. Ja. ja, ich denke schon, sonst wird man, weil man hat ja schon viel Werbung dafür gemacht, dass das halt eben kommt. Für die Geräte, die es nicht können. Ja, Moment, wer hat Werbung dafür gemacht? Das ist wieder die Frage. Also ich meine, es gibt ja auch diesen NFC-Sticker, wo man auf sein Handy draufkleben kann, um eben damit zu bezahlen. Aber Ja, ist was anderes. das hat überhaupt nichts mit diesem mit dieser NFC-Funktion im Android zu tun. Das ist einfach nur ein Sticker und man kann da auch nichts auswählen oder sonst irgendwas mit dem Handy damit machen. Das ist einfach nur ein Aufkleber. Ja? Und genauso kann natürlich hier das mit der SD-Karte ähnlich sein. Und das muss ja auch von dem Betriebssystem unterstützt werden. Also wir wissen da einfach noch nicht, was da passiert mit diesen SD-Karten Alternativen. Ja, ich hoffe, weil wenn, dann möchte ich es auch nutzen. Ja, das, ja, da habe ich ja auch gesagt damals, na, oh, das Sensation hat keine NFC-Funktion. Ja, hast du gesagt, oh, ist ja geil, das brauchen wir sowieso nicht. Ja. Das stimmt, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe Doch. gesagt, bis es bei uns wirklich gang und gäbe ist, habe ich eh neues Gerät. Ich hole die Nummer raus von dem Podcast. Ja, ich suche mir die Nummer raus. Wir haben es auf Ja. Tutti. Also was ich jetzt für mich als richtig, du weißt ja, ich bin so ein bisschen auf Secure, mein Handy ist immer zugeloggt. Und was ich genial finde, ist die Gesichtserkennung. Dass man das Gerät anlocken kann mit seinem Aussehen. Das hat, ja, das hat für viel Trubel gesorgt. Auch das ist eine neue Ice Cream Sandwich Funktion. Man kann mit seinem Gesicht ja, das Handy entsperren. Ja, guckst du in meine Augen, kleines Android. Ja, Genau, und wehe, es stimmt nicht, weil dann hast du keine Chance. genau. Es ist so, das Blöd hat. ist, wenn man erkältet ist und so richtig scheiße aussieht, weißt du, weil so ganz blasse und die Augen so ein bisschen verschoben, dann sagt das Handy, nö, du nicht. Ja, genau. Oder man kriegt einen aufs Auge und dann so, wer bist denn du? Ja, nix. So. Aber Handy, du nicht. es ist wirklich Foto machen so, und Beweis an Polizei schicken. es ist wirklich so, dass es eine Diskussion gab wegen der Sicherheit davon. Und ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen, du hast jetzt zwar gesagt secure, aber ich bezweifle das noch einfach. Das soll keine Funktion sein, wo ein Gerät sicher abriegelt, ja. Sondern es soll eine Funktion sein, das verhindert, dass wenn man mal 5 Minuten oder ein paar Minuten den Raum verlässt und das Ah, ist schon Handy. klar, Rio, ist schon klar. Ich meine, wenn ich die SD-Karte rausmache, dann kann ich ja die Daten, die da drauf sind, ja auch lesen. Nein, jetzt warte mal bitte, lass mich ausreden. Das ist diese Ich weiß ja nicht, was du willst. Ja, erzähl. Ja, weil es gab eben im Internet jede Menge Leute, die gesagt haben, ja, das ist nicht sicher, das kann man umgehen. Eventuell funktioniert sogar ein Foto, das man davor hält. Es wurde zwar gesagt, dass es nicht funktionieren soll, weil die Kamera quasi durch feinste Bewegung erkennen kann, ob das eine 3D-Ansicht ist oder nicht. Okay. Aber man könnte zum Beispiel ein Video nehmen, ja, davor halten quasi vor dieser Kameraerkennung. Und dann würde es freigeschaltet werden. Ich bin sicher, dass man das mit der einen oder anderen Methode auch überbrücken kann. Nur, das ist nicht Sinn der Sache. Das ist eben da so konzipiert worden, dass es verhindern soll, wenn man das Handy auf dem Tisch legt, geht raus, dass nicht jeder gleich das Handy schnappen kann, aufmachen kann, Fotos angucken oder rüber kopieren oder sonst irgendwas, ja. Sondern, dass es einfach ein Schutz ist, der ein paar Minuten braucht, bis man den vielleicht überbrückt hat, ja. Und eben nicht einfach so das Handy offen da rumliegt. Das soll kein Schutz sein, um jetzt das Handy dauerhaft abzusichern. Dafür gibt es andere Methoden in Ice Cream Sandwich, beispielsweise die systemweite Verschlüsselung. Und da muss man natürlich dann auch entsprechende die Vorkehrungen treffen. Und wenn man das dann getan hat, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber diese Gesichtserkennung ist nie dafür gedacht worden, jetzt ein Handy vollkommen sicher zu machen. Das gibt's nicht. Außerdem gibt's sowieso nicht vollkommen sicher. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, es gibt ja schon das eine oder andere System auf anderen Geräten, wie zum Beispiel auf dem PC. Oder halt solche ja, Bionic-Erkennungssysteme, ja, die ganz klar zeigen, dass diese Gesichtserkennung nicht immer hundertprozentig funktioniert. Und da macht man sich Sorgen. Einmal, sage ich mal, eine schlechte Aufnahme gemacht und dann komme ich vielleicht gar nicht mehr an mein Handy dran. Ja, also ich meine, es gibt, wie Ist gesagt, es jetzt gibt. vielleicht weit hergeholt, weil er macht ja mehrere Aufnahmen und, aber trotzdem bleibt da schon ein bisschen Restbedenken. Ja gut, Restbedenken ist ja eigentlich bei jeder Sicherung, ja. Mir ist es schon mal beim G1 passiert, du wirst lachen, ich habe ein Pattern eingegeben, ja. Und auf einmal war das weg. Es war einfach weg. Ich habe das nicht mehr zusammenbekommen, dann bin ich nicht mehr rangekommen ans Handy. Und Okay, dann habe ich müssen egal. Werksreset machen. Ja, ist passiert. Ich kenne auch Leute, die haben ihr PIN-Code vergessen. Einfach so PIN-Code vergessen. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Und ja, sicherlich. Es ist schon eine Sache, wie macht man das Foto, ja. Aber ich sag mal, dass die Ingenieure bei Google sich auch sicherlich Gedanken drum gemacht haben, ja, dass es einigermaßen gut funktioniert. Das Einzige, wo ich jetzt Bedenken habe, ist, dass es vielleicht zu lange dauert, bis diese Gesichtserkennung funktioniert, ja, so dass man dann, ja, wie hat jemand gesagt? Ich glaube die Suite in Google war es, glaube ich, hat jemand gemeint, okay, jetzt nimmt man das Teil, hält sich vor das Gesicht, an 3 Sekunden wartet man, bis das Handy freigeschaltet ist, sagt er, das macht niemand. Das mache ich nicht, ja, weil es muss schneller gehen, ja. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wie flugs geht das? Wie schnell geht das? Wie zuverlässig geht das? Wenn ich 3-mal probieren muss, bis ich das Handy mit meinem Gesicht freischalten kann, ja, dann mache ich lieber gar keinen Schutz rein. Es ist so, ja. Es ist so. Und da wird sicherlich noch einiges an Fragen geben. Aber ich bin guter Dinge, dass diese Google-Ingenieure, ich meine, technisch ist ja Google absolut super, dass die das hinkriegen, das auch so zu machen, dass das auch richtig funktioniert. Ja, bin ich eigentlich guter Dinge, dass das so geht. Ja, was ist da noch passiert? Und zwar Google Plus ist auch in Android direkt integriert. Und das unterstreicht das, was Google in den letzten Wochen klar gemacht hat. Google Plus ist das neue Zentrum von Google. Und alles wird auf Google Plus connected werden. Das ist deutlich geworden. Ich stelle momentan alles um auf Google Plus. Wenn man zum Beispiel oben in der Leiste jetzt, wenn man sich angemeldet hat bei Google, ist ja oben so eine schwarze Leiste. Wenn man da draufklickt, kommen nicht mehr etwa, zum Beispiel auf Fotos, kommen nicht mehr etwa die Fotos bei Picasa Web, sondern es kommen die Fotos bei Google Plus. Die sind natürlich integriert, die Fotos von Picasa Web in Google Plus. Alles ist irgendwie integriert in Google Plus. Das ist es. Und Google Plus wird wahrscheinlich das neue, sagen wir, der neue zentrale Dienst werden. Und es würde mich nicht wundern. Man weiß ja eigentlich, dass Picasa und Blogger bald umbenannt werden. Und ich denke, dass das dann die komplette Integration in Google Plus bedeutet. Dass das dann, also Google Plus Fotos wird weiter verbessert. Picasa wird dann abgeschaltet und dann hat man nur noch Google Plus Fotos. Und dann wird man auch irgendwann noch Blogger, wird es dann auch nicht mehr geben. Dann heißt es dann eben Google Plus Blog oder sowas. Ja. Also das wird kommen und das wird dann jetzt unterstrichen hier durch das direkte Integrieren von Google Plus in Android 4.0. Das heißt, Android ist gleich Google Plus Account. Ja. Also sehr schön, zumindest von meiner Sicht aus. Jetzt, es wird bestimmt Leute geben, die das überhaupt nicht so lustig finden, muss man auch sagen. Aber es macht Sinn. Ja, dieses neue, dieses Chord, was da integriert ist, übrigens, das ist das, was jetzt momentan noch Messenger heißt. Was früher, wie hat es früher geheißen? Ganz am Anfang. Bei der Google Plus App. Messenger hat es dann Nicht geheißen. Messenger, nee, es hieß Das war, anders da. ja, das war vorher, hat es noch einen anderen Namen gehabt. Oh, ich weiß es schon Nicht gar nicht mehr. Hangout, sondern. Egal, gut, egal. Also dann kam es im Messenger und jetzt heißt das ganze Chord. Huddle hieß es. Bitte? Huddle. Huddle, genau. Ja, Huddle, Huddle, richtig. Huddle, Huddle. Huddle, Huddle, genau. Der Nicht Huddle. Huddle, sondern Huddle. Genau, Huddle, Messenger und jetzt heißt es dann Chord. Ja. Chord. Und das ist dann auch mit integriert, nämlich als Gruppenchat sozusagen. Ja. Als Gruppenchat. Jetzt warte ich bloß noch, bis G-Talk integriert wird, komplett in Google Plus, dass man auch noch einen Einzelchat-Dienst hat. Weil momentan ist er bei Google Talk. Flaute, Entwicklungsflaute offenbar. Ja, es kommen keine neuen Features mehr. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass auch das irgendwie irgendwann mit Google Plus zusammengeht. Wobei man kann ja schon Single. Ich meine, wenn ich dich jetzt in einem eigenen Kreis drin habe, dann kann Ja, ich ja auch natürlich. einen Single-Chat führen. Also ist zwar ein bisschen umständlich, aber es geht. Man kann ja auch eine Person angeben statt einen Kreis. Also man kann auch direkt eine Ja. Person angeben, aber Es ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen umständlich und man hat ja auch keine Kontaktliste, die angezeigt wird, wer gerade Richtig, online ist ja. und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig eigentlich, ne? Aber vielleicht tut sich da ja noch was. Ja. Gut, für den amerikanischen Markt wurden noch mehr Sachen integriert. Ja, Google Voice wurde auch ein bisschen mehr verschachtelt darin. Und man kann dann sich schon eben an einer Hand abzählen, dass hier Android 4.0 ein wichtiges Bindeglied ist zwischen den einzelnen Diensten dann auch. Und das Ganze eben unterstützt durch das Google Plus. Also ist schon, man darf wirklich gespannt sein. Es wird einiges noch auf uns zukommen in nächster Zeit, was das betrifft. Einiges. Und ich bin schon so ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob unsere Geräte auch alle mit zum Update dazugehören. Weil das ist ja Ja. auch die große Frage, welche Geräte bekommen überhaupt ein Update? Genau. Updates. Das ist die Frage. Ich habe. HTC hat ja auch sich dazu geäußert, und zwar damit, dass sie es selber noch nicht wissen. Aber okay. Ja, stimmt, ja. Also die Sache von HTC war ein bisschen frustrierend. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, was ich auch frustrierend fand, war bei der Ankündigung. Wer das verfolgt hat, weiß das. Wer meine Tweets und meine Blogpostings verfolgt hat, der weiß, ich bin auch noch stinkesauer. Stinkesauer. Dass Google gewagt hat, diesen Event zu machen und Ice Cream Sandwich zu präsentieren, ohne auch nur im entferntesten das Nexus S zum Beispiel zu erwähnen, ja, oder andere Geräte, auf denen dieses Update kommt, weil dieses Ice Cream Sandwich ist wahnsinnig gut, ja, und je besser das System ist, desto saurer sind die Leute, wenn sie erfahren, dass es auf ihrem Gerät wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ja? Und ich kann auch mittlerweile verstehen, dass sich manche von der Konkurrenz darüber lustig machen. Ja? Von wegen hier, ne? Bei unseren Telefonen gibt es jedes Update zu gleicher Zeit mit der Ankündigung, ja, höchstens ein paar Tage und gleichzeitig quasi mit den neuen Geräten zusammen. Ja. Das heißt, es ist die Ankündigung, hier ist eine Pressekonferenz, ja, oder eine Show, wie man das mal bezeichnen will. Und während der Show wird das Update verfügbar gemacht. Boom. Oder eine Woche später wird das Update verfügbar gemacht. Und zwar für alle. Ja, für alle. Und das ist nämlich genau das, was mich total aufgeregt hat. Ich sehe nicht ein, dass jemand zum Beispiel jetzt ein offizielles Google-Telefon hat, zum Beispiel eben wie das Samsung Galaxy Nexus S. Ja, dass das noch nicht mal erwähnt wird, dass das Update kommt auf der Bühne, ja, und was danach irgendein Google-Mitarbeiter sagt, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich möchte es auf der Bühne erwähnt haben, mit Datum und mit der Garantie, dass es gleichzeitig mit dem Erscheinen von Galaxy Nexus auch auf dem Nexus S erhältlich ist, das Ice Cream Sandwich. Und ich habe in einem Blogpost geschrieben, ich gebe Google 2 Wochen, 2 Wochen nach dem Erscheinen von Galaxy Nexus, bis mein Nexus S hier bei uns, ja, das Ice Cream Sandwich hat. Oder es war das letzte Android, was ich gekauft habe. Ich bin nämlich stinkesauer deswegen, dass Google das gewagt hat, ein Update zu machen und wieder alte Handys, oder was heißt alte Handys? Aktuelle eigentlich noch Handys, ja, außen vor zu lassen und nicht mal zu erwähnen. Genau dasselbe sage ich jetzt auch an die Benutzer von zum Beispiel dir mit dem HTC Sensation. Nur da muss man ja fairerweise sagen, ist ja noch HTC dazwischen. Ja, nur, also. Also bei mir kommt jetzt eine ganz wichtige Frage hoch. Ja. Solltest du wirklich auf Android sauer werden und Ja. sagen, dein nächstes ist ein anderes, was wird Ja. es dann sein? Das wird sich dann zeigen. Ne? Auf Dann Windows jeden Phone Home 7 auf oder? jeden Fall wird das ein System, auf jeden Fall wird das ein System sein, wo Updates zeitnah für alle kommen. Ja. Okay. Gut, also weiter. Wo kommt das Update sehr wahrscheinlich? Also so gut wie sicher ist, dass das Update auf dem Nexus S erscheint. Wie gesagt, leider musste man das durch Google-Mitarbeiter nach der Pressekonferenz so nach und nach, ein paar Tage später dann erfahren. Das ist ja schon fast lachhaft, aber bitte. Trotzdem, jetzt kommt es ja eben darauf an, wie schnell die sind. Es wurde gesagt, ein paar Wochen könnte das dauern dann, bis es auf dem Nexus S ist. Ich bin ja auch nicht Auf dem kleinlich. US-Markt wohl bemerkt Ja, wahrscheinlich, ich ne? bin ja auch nicht kleinlich. Ja, also wenn das jetzt 2,5 Wochen dauert, ja, oder so, oder 3 Wochen, bin ich ja auch nicht ganz. Ich bin ja kein Korinthenkacker, ja. Aber irgendwo sind dann die Grenzen, ja. Und die ist bei mir eigentlich 2 Wochen, aber ich gebe mal noch ein paar Tage dazu, aber dann ist Schluss, ja. Und gut, aber das Nexus S wird es so gut wie sicher bekommen, oder das ist eigentlich sicher, dass es kommen wird, weil es eben auch schon offiziell von ein paar Mitarbeitern bestätigt wurde, ein paar maßgeblichen Mitarbeitern, also nicht nur einer, der irgendwo, was weiß ich, putzt bei Google oder so. dann, wo es auch wahrscheinlich ist, das neue Motorola Droid Razr, das vorgestellt wurde, ja. Wir haben heute gar keine Zeit, großartig um das Razr zu reden, aber auch ein schönes Telefon, das dünnste Telefon mit Android, das es gibt. Ich glaube, was 7,7 mm oder so dick ist es nur. Ja. Und es ist sehr, sehr schön, also macht es dem Namen Razr alle Ehre. Ja. Hat auch sehr gute Funktionen, ist LTE-tauglich und auch schnell und eigentlich alles Ja, das neue super. Flaggschiff eigentlich Ja, von es ist Motorola, das wenn man es neue genau nimmt, Flaggschiff ne? von Motorola, ganz genau. Richtig, du sagst es richtig. Die setzen ja jetzt auch auf Super AMOLED. Das ist ja auch so ein großes Ja. Thema immer. Wird jetzt wohl erstmal oder kommt erst mit Gingerbread, aber da ist es auch so gut wie sicher, dass es erweitert wird. Genauso wie das Motorola Atrix 2, das wird es auch mit aller Wahrscheinlichkeit danach geben. Das Droid Bionic auch sehr wahrscheinlich. Motorola Droid 3 auch. Das Droid 3 ist, glaube ich, noch gar nicht auf dem Markt. So, ja, da wird es bestimmt haben. Samsung Galaxy S2 wird es auch mit großer Wahrscheinlichkeit bekommen. Genau wie das HTC Evo 3D. Da kann man auch ganz froh sein drüber. Also ich würde einen Besen fressen, wenn das HTC Sensation das nicht bekommen würde. Da kann Wird's man ein eigentlich, Besen fressen werden? ja, da kann man eigentlich recht sicher sein, dass das Sensation auch das Update bekommt. Da brauchst du dir diesmal keine Gedanken Das zu machen. erwarte ich, ja. Ja, genau. Da brauchst du keine Gedanken zu machen. Wo ich mir allerdings Gedanken drüber machen würde, auch bei dem HTC Amaze 4G, der Zeitpunkt. Also HTC hat schon deutlich gemacht, dass sie von der Oberfläche nicht viel halten und dass sie an dem HTC Sense festhalten werden. Das ist ein großer Fehler, meiner Meinung nach. Weil es wird da nicht viel übrig bleiben von Ice Cream Sandwich. Also optisch wird man da nicht viel sehen. Davon dann. Ist ganz klar, keine Frage. Das Nutzen von Ice Cream Sandwich im vollen Umfang bedeutet den Verlust von Sense. Ja, genau. Und Weil das beides sind ja sehr, sehr ausgeprägte genau. Oberflächen. Und ja, wenn HTC den Weg wirklich gehen will und sagt, wir bleiben bei Sense, egal was passiert, dann kann es sogar sein, dass ich vielleicht in die Wäsche gucke. Dass sie Also, dann sagen, wir bleiben bei Gingerbread und halt eben Sense 3.5. die haben ja gesagt, also zumindest, ja, es war noch nichts Definitives, aber es wurde gesagt, eben in der Stellungnahme wurde angedeutet, sie wollen das schon auf Ice Cream Sandwich updaten. Allerdings, aus der Aussage war eigentlich klar zu erkennen, wenn dann mit HTC, mit dem Sense, Entschuldigung, wenn dann mit dem Sense drauf. Ja. Und das ist wirklich ein Showstopper. Ja, weil die Oberfläche von Ice Cream Sandwich ist ja genau das, was so revolutionär neu ist bei dem Android 4.0 im Vergleich zu den Vorgängern. Und wenn das weg ist, dann sind das nur so interne Sachen, die Nutzer ja, sagen wir, weniger sehen. Was ist zum Beispiel mit der Kamera-App? HTC hat ja auch eine eigene Kamera-App. Wenn die also dann nicht die Kamera-App von Ice Cream Sandwich nutzen, ja, dann hat man davon ja gar nichts, ja, von diesen Neuerungen. Es sei denn, die würden dann wieder ihre Kamera-App umschreiben, dass die auch die Funktion hat von einem Ice Cream Sandwich. Aber dann kannst du dir ja vorstellen, darauf will ich jetzt hinaus, wie lange das dauern wird. Die haben noch nicht mal angefangen, ja, weil die Ice Cream Sandwich ja noch nicht hatten. Und bis die das Sense komplett mit den Apps und alles portiert haben, oh, Da sind wir schon bei Android 4.1 dann angekommen. Ja. Ich habe mir auch schon, was das betrifft, so ein bisschen Gedanken gemacht. Ja. Wie gesagt, HTC sagt ja mehr oder weniger, wir wissen noch nicht. Und ich hoffe, die Entscheidung fällt dahingehend, dass man die Wahl hat. Mhm. Dass man sagen kann, okay, ich möchte mit oder ohne Sense installieren. Mhm. Weil wenn das nicht kommt, dann werde ich wohl drüber nachdenken müssen, ein Custom ROM einzusetzen. Ja, ja, ja. Aber soweit wollen wir es mal jetzt noch nicht kommen lassen. Ja. Natürlich will ich mir es auch erstmal angucken, das Sandwich, wie das tatsächlich sich anfühlt. Mhm. Und ja. Also wie gesagt, vielleicht entscheiden die sich ja auch, weil ich finde es nämlich taktisch unklug, jetzt so arg auf das Sense zu setzen. Mhm. Also vielleicht entscheiden die sich auch um, dass sie sagen, okay, die Hauptoberfläche wird halt eben Ice Cream Sandwich sein. Es sind aber dann die ein oder anderen Apps aus Sense mit integriert. Mhm. Also umgekehrt. Also ich würde mir ja wirklich wünschen, dass vielleicht HTC dann mal endlich es ermöglicht zu wechseln zwischen der HTC Sense Oberfläche und der normalen Ice Cream Sandwich Oberfläche. Weißt du? Dass man da endlich mal eine Wahl hat, dass die sagen, okay, hier wir sind überzeugt davon, unser Sense ist besser, ja, aber wir lassen den Nutzern die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn die Ice Cream Sandwich Oberfläche nutzen wollen, dann sollen sie das nutzen. Genau. Viel Arbeit wäre das nicht, da fehlt offenbar nur der Wille. gut, diese Telefone wird es wahrscheinlich kriegen. Auch die Xperia-Familie wird es bekommen. Die Xperia-Geräte Sony Ericsson, Xperia, zumindest die, wo 2011 erschienen sind. Sowas wie X10 oder das Mini Pro oder sowas, die werden kein Ice Cream Sandwich bekommen. Das ist unmöglich. Die haben ja noch nicht mal Gingerbread bis jetzt bekommen. Ne? Dann muss man ganz klar sagen, du hattest eben schon Custom ROM angesprochen, ja. Auch ich werde dann wahrscheinlich wohl bei meinem Tablet in Versuchung geführt werden, dann Custom ROM zu nutzen, denn es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass das Samsung Galaxy Tab 7, das Original, dieses Ice Cream Sandwich bekommt. Ja, das ist äußerst unwahrscheinlich. Und da wird mir dann auch nur eins übrig bleiben, eben auf ein Custom ROM zu wechseln. Nichtsdestotrotz bekommen die anderen Galaxy Tabs, das 8.9, das 10.1 und das 7 Plus, die werden ohne Zweifel das das Ice Cream Sandwich bekommen. Ja, ist definitiv. HTC Flyer-Nutzer dagegen, die dürften sich darauf gefasst machen, dass es kein Update geben wird. Und das hat auch wieder eben mit dieser HTC Sense-Oberfläche zu tun, die ja speziell sogar an dieses Flyer angepasst wurde. Also nochmal ein spezialisiertes Sense sozusagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann ein Update bekommen wird. Auch viele andere, unbekanntere Tablets werden wohl kein Ice Cream Sandwich bekommen. Das setzt auch eine Zertifizierung voraus von Google. Das heißt, leider auch für dich, Mo, dass dein Arcos kein Ice Cream Sandwich bekommen wird. Ich krieg ja nicht mal Honeycomb. Ja, also auch das muss man halt nochmal erwähnen. Ob die ganz neuen Tablets von Arcos die bekommen werden, auch das ist fraglich, weil die ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Zertifizierung von Google gewollt. Also ich meine, Arcos will das nicht unbedingt, weil das ja auch mit Kosten verbunden ist und mit Einschränkungen. Auch da ist dann ein riesen Fragenzeichen. Ich würde eher sagen, nein. Toshiba hingegen hat wieder gute Chancen, das neue Toshiba Tablet, was auf dem Markt ist, genauso wie das neue Sony Ericsson Tablet, was da draußen ist und übrigens auch schon in den Geschäften steht, das keilförmig ist, sehr, sehr schön ist das Teil, gefällt mir sehr, sehr gut, hat auch ein schönes Display und das dürfte eben, ich glaube Tablet S heißt das. Das S-Tablet. Ja, yeah, Baby. Und da habe ich noch was hinzuzufügen, ja? Bevor du jetzt da in das nächste, weil ich habe ja was dabei zum Thema Tablet S. Ja. Und zwar der PlayStation Store. Gibt es jetzt dann ganz offiziell für das Tablet S. Mhm. Mit jeder Menge Games. Cool. Und auch für, sag ich mal, preislich interessante Dimensionen. Da gibt es Und dann Spielchen für 5, 6 Euro. Aber wirklich, bitte? das sind PlayStation 1-Spiele dann. Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also, es sind auch PlayStation 1 Games dabei, aber es sind auch, sag ich mal, ja, speziell geschriebene Games dabei. Ah, okay, gut. Also das ist nicht nur, weil PlayStation Store hat sich eben so angehört, als ob das so ein PlayStation 1 Store wäre, aber das sind auch, ja, Nein, ich die sehe das heißen ja schon. immer PlayStation Store, ja, auch auf der PS3 heißt es PlayStation Ja, ich sehe Store. das schon. Das ist also nicht etwa nur ein Emulator-Store, sondern es sind auch nativ programmierte Apps für Android. So. Würde ich so Ja, sagen. Also ich habe mir definitiv. die Liste angeguckt Ja, und ich habe definitiv. Spiele erkannt von früher, wie Jet Moto oder Medieval, Destruction Derby, da hätte ich sogar Lust drauf. Es sind aber auch Destruction Titel dabei, von denen ich noch nichts gehört habe, Derby. wo ich schlicht und einfach davon ausgehe, dass das tatsächlich speziell editierte Titel für Android Gut. sind. Sehr schön. Also Ich das gehe ist mal halt gut. davon aus. Ich sag's mal Ja. so. Ja, Aber das ist ich eine hatte ja die gute Sache. PlayStation 1 und ich kenne ja eigentlich die Titel, die es damals alle gab Ja. und Ja, stimmt. wie Wir kennen gesagt. alle Titel, die es damals gab. Ja. Alle. Ja, Ja, wirklich, ja. sag mal Weißt fast du, alle. wie viele PlayStation 1 Spiele ich hatte? Das kann nicht. Ach, das war. Ich habe die meisten habe ich ja verkauft wieder. Also es müssten weit über 200 Games gewesen sein, die ich hatte. Also die ich selbst hatte. Lass mich raten, was dein absoluter Top-Renner war. Poi Poi. Poi Poi. Erinnerst du dich noch an Poi Ja, Poi? so dunkel kann ich mich doch erinnern. Es war aber nicht mein absoluter Renner. Es war aber ein absolutes Außenseiter-Game. Keiner kannte es. Es war aber richtig genial. Okay, aber jetzt sind wir Gut. abgeschweift. Auf jeden Fall, wie gesagt, Genau. PlayStation Store für das Sony Tablet S. Genau. Und damit, ja. Ja, und damit eindeutige Integration jetzt von Sony. Also noch eindeutiger geht es jetzt nicht mehr. Ja, da habe ich Und auch noch was dazu zu sagen. Sony und Android, die haben jetzt was ganz Großes hier angekündigt, sozusagen. Oder was heißt Sony und Android haben angekündigt? Nein, Sony hat angekündigt, dass sie eben mit Android weiter und noch stärker arbeiten wollen. Und so richtig Hand in Hand jetzt soll Sony mit Android gehen. Kashirai hat eine sehr imposante Rede dazu gehalten oder in einem Interview jedenfalls das gesagt. Ich möchte aber schon fast sagen, es war gleichbedeutend mit einer Rede, die er gehalten hat. Denn er hat quasi klargemacht, dass die Zukunft von Sony in Android liegt. Und das ist schon eine wahnsinnig große Sache, die da nicht nur auf Android, sondern eben auf Sony zukommt und auf alle Benutzer von den beiden. Und ich denke, dass da Google sehr, sehr erfreut ist von dieser wobei ich nicht wirklich überrascht bin. Dings. Also, wenn man Nein. sich anguckt, wie sich Sony in den letzten, ich sag mal, Jahr bewegt hat, ich sag nur Integration von Google TV und die neue Spielkonsole, also die Handheld-Konsole Ja, und. definitiv. Es ist eindeutig, die Richtung Android zu erkennen. Und warum sollen die damit anfangen und dann nicht weitermachen? Also, irgendwie war mir das klar, dass Genau. das eine richtige Hochzeit wird. Gut. So, aber nochmal zurück auf die Vorstellung von den beiden Sachen, was wir noch gar nicht angesprochen haben, das Samsung Galaxy Nexus. Und tatsächlich, Ice Cream Sandwich hat dem Galaxy Nexus komplett die Show gestohlen. Ja. Dennoch, das Galaxy Nexus ist vorgestellt worden. Und während ich ja vom Ice Cream Sandwich also total begeistert war, ja, ich bin fast ausgeflippt, ja, als ich die ersten Infos und Videos davon gesehen habe. War also richtig faszinierend. Ja. Nur genauso verhalten war dann meine Reaktion bei dem Galaxy Nexus. Also, gleich von weg. Ich finde, das Galaxy Nexus ist ein absolut Top-Telefon, absoluter Wahnsinn. Ja, aber es ist nichts, was mich jetzt vom Sockel hauen würde. Ja. Da hätte ich mehr also von erwartet. Den Specifications. Wie siehst du das dann, Mo? Zeitgemäß. Wie siehst du das dann? Grundsätzlich sage ich mal, alles, was Nexus heißt, ist sicherlich nicht schlecht. Ja. Weil es ist original und man kann auch die Updates relativ schnell erwarten. Keine Frage. Und auch das Gerät grundsätzlich ist schon technisch nicht zu verachten. Ja. Aber es ist halt eben nicht unbedingt technisch besser als andere Flaggschiffe. Wenn man sich anguckt, von der Ausstattung her, 1,2 Gigahertz Dual-Core hat es ja. Ja. Da geht es ja schon mit dem Prozessor los. Ja. Andere planen jetzt schon 1,5, 1,8 Gigahertz Geräte. Ja. Dann frage ich mich, was soll das? Oder die 5-Megapixel-Kamera. Ich denke, heute sollte 8 Standard sein. Ja, ja, das... Wenn ich jetzt mal so zwei Dinge vorgreifen wollte. Ich denke mal, du willst die Specs noch vorlesen. Ja, also das war in der Tat, waren das so Sachen. Also ich tu mal das Wichtigste sagen, was sicherlich gut ist, HSPA Plus mit 21 Megabit Sekunde. Ja. Das Ganze gibt's auch übrigens in einer LTE-Version und auch für ja für uns vollkommen interessant, CDMA-Version für die USA, also für Verizon wird es geben. Der Prozessor, wie du schon gesagt hast, 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor, das ist ein OMAP 4460. Dann das Display, sehr schön. Das Display hat mich nicht enttäuscht. Ein 4,65 Zoll Display mit 1280x720 HD Super AMOLED Display. Also richtig schön. Und da kann man also einiges erwarten. Gestochen scharfe, hohe Auflösung mit 4,65 Zoll. Wahnsinn. Da freue ich mich schon drauf, das zu sehen. Dann jetzt kommt das wichtigste Highlight. Die Kamera, ja, nein, das OS, ja, genau, das OS Android 4.0, Ice Cream Sandwich, ne? Genau, das Wichtigste daran. Aber das dürfte ja klar sein. Die Kamera, die Hauptkamera, also 5 Megapixel Autofokus mit LED-Flash und eben diesen Zero Shutter Lag. Ja, und Fast Shot to Shot, was heißt das? Also wenn man eine Aufnahme und gleich wieder eine Aufnahme machen, ja, und das geht dann also quasi ganz, ganz schnell, zack, zack, kann auch mehrere Aufnahmen hintereinander machen, zack, zack, zack, und auch das schön. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Ice Cream Sandwich zu tun hat oder eben mit dem Handy, das wird sich dann noch rausstellen, aber halt eben 5 Megapixel Kamera, hallo Leute, was ist los? Ich weiß, Megapixel sind nicht alles und ich weiß, ich habe die Aufnahmen gesehen. Ich glaube, ich habe da auch was verlinkt. Da hat jemand ein Timelapse-Video gemacht. Übrigens eine neue Funktion auch bei dem Ice Cream Sandwich Video, mit der Ice Cream Sandwich Videoaufnahme. Die Timelapse-Funktion. Wahnsinn, Leute. Also wenn ihr da kauft euch ein Stativ, ja, so ein kleiner Tripod für Handys, kauft euch den. Stell das Handy hin, lass es 2-3 Stunden stehen und ihr habt ein absolutes, wahnsinnsgeniales Video. Ja, macht es einfach. Richtet es mal auf den Himmel und ihr werdet wahnsinnig werden, was ihr dann für eine tolle Sache habt. Coole Funktion, wirklich. Aber trotzdem, 5 Megapixel Kamera, auch wenn es gute Ergebnisse gibt von der Bildqualität her, von den Farben her, es ist nicht mehr zeitgemäß und Samsung hat absolut gute 8-Megapixel-Kameras in einigen Geräten drin, ja, die eine noch bessere Bildqualität haben, weil sie eben eine höhere Auflösung haben. Ich weiß, Auflösung ist nicht alles, aber wenn doch die Bildqualität bei den höher Auflösenden auch gut ist, dann doch bitte eine 8-Megapixel-Kamera auch verbauen. Das kann man doch für ein Flaggschiff absolut erwarten. Einziger Grund, was ich mir vorstellen kann, warum das 5-Megapixel ist, ist, dass die eben das mit diesem Zero Shutter Lag und Fast Shot to Shot Funktion, dass das eben nur momentan in der 5 Megapixel Kamera zu realisieren ist, dass da die 8 Megapixel Kamera zu langsam ist. Geschichte, oder? Bitte? Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen Softwaregeschichte. Da kann man doch hingehen, kann man sagen, okay, bei 5 Megapixel geht's halt und bei 8 Megapixel nicht. Sicher, könnte man mal, aber die wollten ja eben in ihr Gerät, in das neue Nexus eben dann diese Funktion auch funktionierend präsentieren. Ja, also es wäre schlimm gewesen, wenn die jetzt gesagt hätten, ja, hier ist Zero Shutter Lag, ja, aber auf unserem neuen Galaxy Nexus funktioniert das nicht. Es funktioniert auch nur auf Nexus S, weil das hat ja eine 5-Megapixel-Kamera oder so. Also das wäre natürlich nicht möglich gewesen. Ja. Trotzdem schade. Die Front-Facing-Kamera ist dann 1,3 Megapixel für Videoanrufe, das reicht ja vollkommen. Sensoren sind ein Beschleunigungsmesser, ein Kompass, ein Gyroskop, ein Lichtmesser, ein Annäherungssensor und ein Barometer drin. Das Barometer soll allerdings nur in Verbindung mit dem GPS-Signal nutzbar sein, um Höhe zu messen. Leider offenbar kann man das nicht separat benutzen, um beispielsweise dann Wettervorhersagen, also echte Wettervorhersagen, quasi zu machen. Ja, mit dem Barometer. Ja, man kann nicht alles haben. Genau, man kann nicht alles haben. Speicher 1 GB RAM, also auch das war also schon das Minimum, was ich erwartet habe. Ist zwar nicht schlecht, aber das war eben das Minimum, was ich mir auch ausgerechnet habe. Ja. Und es gibt wohl zwei Versionen, einmal mit 16, einmal mit 32 GB interner Speicher. Auch das ist gut. Die Batterie, also der Akku, Lithium-Ionen-Akku mit 1750 mAh. Hoffen wir, dass der auch stark genug ist, um das Ding über 1 oder 2 Tage zu kriegen. Weil die Displaygröße ist ja schon ziemlich heftig. Ne? Gibt es das überhaupt 4,65. noch, Geräte, die wirklich einen Tag Ja, überschreiten? mein Nexus S kriegt als 2 Tage durchaus drauf, wenn ich mich ein bisschen Wow. zurückhalte. Ja, wenn ich mich ein bisschen zurückhalte, geht es. Also die Sensation ist bei mir jeden Abend leer. Aber okay, ja, man nutzt das auch. Ja, da hab ich vielleicht einen Tipp für die Leute. Ihr könnt zwar GPS abschalten, Wi-Fi abschalten, alles Mögliche, und ihr werdet feststellen, ihr werdet kaum mehr rauskriegen, vielleicht 1 oder 2 Stunden. Deswegen habe ich die Funktion immer an, GPS und Wi-Fi sind bei mir immer aktiviert. Was allerdings nicht immer bei mir aktiviert ist, also nie ist Bluetooth aktiviert, da ist das Gott sei Telefon Dank. gleich leer. 30 Minuten. Ja, und was auch nicht aktiviert ist, wenn ich Strom sparen will, wenn ich weiß, also oh weh, ich werde wahrscheinlich jetzt in den nächsten 30 Stunden nicht an ein Ladegerät kommen, dann schalte ich einfach die 3G Funktion aus und nutze nur 2G-Netzwerke, also normal GPS und Edge. Und siehe da, der Akku wird einfach nicht leer. Ja, es ist unglaublich, was Deutlicher Unterschied, ja. es ist unglaublich, was UMTS mehr an Strom verbraucht. Unglaublich. Ich weiß natürlich, klar, UMTS, das ist für viele natürlich ein Muss, aber wer denn eben jetzt sagt, okay, ich brauche mein Handy, ich muss zumindest mal noch langsam Daten übertragen können, um E-Mails zu checken oder zu chatten. Der kann das dann eben auf 2G stellen und dann geht es auch. Ja. Und natürlich die Display. Oder man geht hin und macht sich halt ein Symbol auf seinen Hauptschirm, mit dem er das ein- und ausschalten kann. Ja, genau. Gut, also damit wollen wir es auch schon bewenden lassen mit dem Nexus S, weil eben gut, Eine die Sache wollte ich noch ja, loswerden bitte. hier. Und zwar Internal Memory ist ja immer so ein Streitthema. Ja, interner Speicher, wer braucht das schon? Es gibt doch SD-Karten und. Ich möchte Leute mal darauf hinweisen. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit SD-Karten. Ich habe inzwischen die zweite drin bei meinem Sensation. Und nur die Originalkarte, die ich habe, die mitgeliefert wurde, bringt die Geschwindigkeit, die ich benötige, um HD-Videos aufzuzeichnen. Ja. Die gekauften größeren Karten schaffen das nicht. Ich muss auf QHD runter, um fließende Videoaufnahmen machen zu können. Ansonsten habe ich nur geruckelt. Ja. Also da ist natürlich ganz wichtig, was für eine Karte man kauft, ja. Und deswegen gibt es auch die großen Preisunterschiede. Also die für 20 Euro 8 GB Karte, die kann man gleich vergessen. Die ist viel zu langsam. Es gibt aber allerdings beispielsweise von SanDisk die mit der silbernen Aufschrift, glaube ich, nee, mit der goldenen Aufschrift, die SD-HDC-Karten oder wie die heißen, ja, SDHC oder so. Und die haben einen Wahnsinns-Datendurchsatz. Es gibt da auch verschiedene Klassen. Je höher die Klasse, desto mehr Datendurchsatz gibt. Also ich habe Und eine 32 GB HDSC, nein, nee, HC, so nein. rum, SDHC. Ja, das. Das hat noch nichts zu bedeuten. Wenn die zum Beispiel nur Klasse 4 ist, dann ist es auch nichts. Da hast du eine große Klassennummer, am besten Klasse 8 und drunter geht gar nichts. Und die echten High-Speed-Karten, die sind dann auch für solche High-End-Geräte, für das HTC Sensation geeignet. Muss ganz klar wegen den Daten, das ist einfach physikalisch bedingt. Wenn man HD-Aufnahmen hat, hat man so und so viel Megabit Daten pro Sekunde und es können einfach die billigen SD-Karten gar nicht schaffen. Und deswegen braucht man dann eben eine teure SD-Karte. Deswegen könnt ihr gleich mal so für die 8 GB, also wenn ihr da, sag ich mal, so ja ab 30 Euro wird es da vielleicht interessant. Ihr könnt gleich vielleicht 50 Euro investieren, dann geht's auch richtig flugs. Dann ruckeln auch die Anwendungen nicht mehr. Meine Idee war ja, eine große Karte zu nehmen, weil gerade die HD-Aufnahmen brauchen ja unwahrscheinlich Speicherplatz. Ja. Deswegen wollte ich ja eine 32 GB Karte. Mhm. Nur die Auswahl ist da auch nicht so groß. Also die 32 GB Karte gab es 3 Modelle und ich habe meines Erachtens von denen das schnellste Modell gekauft. Mhm. Und wie gesagt, habe damit trotzdem die Probleme. Wie viel hast du bezahlt? Beim Internal Memory ist es natürlich nicht so. Der Internal Memory ist ein bisschen anders. Vor allen Dingen weit, weit schneller. Oh. Was ich für die 32 GB Karte bezahlt habe, 50 Euro, glaube ich. Das ist viel zu billig. Also ich glaube, das sind die, muss man gucken bei dem Online-Händler deines Vertrauens, ja. Guck da mal bei Samsung und die Extreme, SDHC Extreme Karte. Ich glaube, die kostet um die 90 Euro in der Größe. Ja, das ist außerhalb meiner Einkaufsgabe. Ja, aber ich glaube, das muss man dann investieren, wenn man dann HD-Aufnahmen machen will. Mhm. Gut, dann hatten wir noch was von letzten Monat wegen dem Beats Audio. Da hat sich auch noch der Notches nochmal gemeldet. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt. Ich habe den Artikel verlinkt. Beats Audio hat tatsächlich eine Software-Integration in Android drin von HTC. Wie stark die ist, kann ich allerdings auch immer noch nicht sagen. Allerdings ist definitiv da in der Firmware was integriert oder zumindest als App was integriert im HTC Sense, das unterstützend wirkt für dieses Beats Audio. Genau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Standard, was ich das letzte Mal gesagt habe. Das, wie zum Beispiel THX ist ja auch ein Standard, funktioniert mit jedem Gerät, aber wenn man eine THX-Anlage hat, dann hört es sich halt eben ein bisschen besser an und ich vermute, dass es da ganz genauso ist. Möglicherweise. Das Plugin, wo da drin ist, steuert ganz bestimmte Frequenzbereiche besser an und dadurch hat man dann mit dem angepassten Kopfhörer eine bessere Klangqualität. Möglicherweise ist es aber auch nur wieder ein PR-Trick. Ja, auch das ist möglich. Wäre nicht der erste. Ja. Weil man muss immer bedenken, dass HTC einen fetten Anteil an Beats Audio bereits hat. Nichtsdestotrotz, egal ob jetzt angepasst oder nicht, es sind immerhin Headsets, die über 100 Euro kosten, die sind kostenlos bei diesen Geräten mit dabei, mit dem Beats Audio Logo, auch das sollte man erwähnen. Und das ist ja schon mal grundsätzlich was, wie gut Beats Audio klingt. Bei den großen Elektronikketten sind Beats-Kopfhörer jetzt mittlerweile im Sortiment in verschiedenen Größen. Da könnt ihr das dann auch mal anhören. Allerdings sind die dort nicht angepasst. Das heißt, das wird eine ganz normale Anlage angeschlossen, diese Kopfhörer, und hören sich halt dann, so zumindest eben mal die Aussage von Beats Audio, dann eben besser an. Okay. Wie auch immer. Für mich ist es, wie gesagt, nur zweitrangig, da ja, bei dem Straßenlärm, bei dem ich das benutze, da hilft auch kein Beats Audio mehr. Und bei der Lautstärke, die ich benutze, muss man auch Leo sagen. Wenn du mit einverstanden bist, möchte ich zwei der heutigen Themen vielleicht auf nächste Woche verschieben. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht mit aller Gewalt noch drüber reden möchtest, ja. GetJar ist eine Sache, wo wir vielleicht nächste Woche behandeln können. Okay. Weil ich wollte nämlich auch noch kurz was erzählen über das HTC-Update. Hm. Ja, gut, okay. Aber GetJar ist nicht besonders lange. Ich muss es erwähnen, weil das hat was mit der App der Woche zu tun. Das mache ich dann aber bei der App der Woche. Ach so, okay? Ja, dann machen wir das. Dann bei der App der Woche. Jetzt mache ich erstmal dein HTC-Update. Okay, weil meinen letzten Punkt lasse ich jetzt weg, wo ich da drin habe. HTC Sensation Ihr wisst ja, großes Thema, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit, große Lücke, großes Drama. Es ist tatsächlich so, dass die Woche ein Update kam. Mhm. Nur, jetzt werden alle sagen, ja, endlich ist die Sicherheitslücke gestopft. Das ist gar nicht bestätigt. Als allererstes, dieses Update, was da verteilt wurde mit der Version 1.4.5.4.0.1.3, ja, beinhaltet dieses Modul überhaupt gar nicht. Ja, das ist schon mal das Erste, was skeptisch macht. Das Zweite, gibt es überhaupt keinen Hinweis dafür, dass jetzt speziell dieser Applikationsteil ersetzt wurde oder halt eben das Problem behoben wurde. Es gibt auch kein Statement von HTC. Mhm. Ich habe gesucht. HTC sagt gar nichts dazu. Mhm. Null. Mhm. Es gibt nicht mal eine Auflistung, was jetzt genau gefixt wurde. Es gibt von einigen Insidern ein paar Informationen, wo ganz klar sagen, es wäre eben nicht dieses Sicherheitsupdate und das Sicherheitsproblem wäre so oder so nur in ganz, ganz wenigen Sensation-Versionen da gewesen. Mhm. Was man allerdings gemerkt hat, also ich habe das gemerkt, nach dem Update ist mein Gerät sofort erheblich schneller geworden. Mhm. Also man hat an der Performance irgendwas getan. Mhm. Es ist aber, ich möchte es nochmal wiederholen, nicht bestätigt, dass diese Sicherheitslücke entfernt wurde. Mhm. Okay. Des Weiteren ist es noch ein Punkt. Im Moment rollt HTC 3.5 in Europa aus. Rollt aus? Wo rollst du nicht? Also es wird ausgeliefert, meinst du jetzt? Also es wird... Genau, man sagt auch Rollout dazu oder man. Ja, im Englischen, aus. Im Englischen. Ja, man kann es auch übersetzen, also ich finde schon, dass das passt. Das ist Denglisch. Ja, sorry, du weißt ja, dass ich darauf manchmal ein bisschen empfindlich reagiere, weil das Ausrollen, den Begriff gibt es eigentlich nicht. Ja. Darüber möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht diskutieren. Fakt ist, 3.5 ist so langsam am Kommen und das 3.5 hat einige riesengroße Bugfixes drin und auch einige Verbesserungen in Sense. Hm. Da möchte ich aber jetzt noch nicht vorgreifen, mal gucken, wann es bei mir auf meinem Gerät draufgedödelt wird. Kann morgen sein, kann in 4 Wochen sein, das weiß man halt nicht. Okay. Vor allen Dingen Europa ist groß. Wer weiß, in welchem Land man beginnt. Ich vermute England, weil da man die wenigstens Anpassungsschwierigkeiten hat. Ja, vermutlich, ja. Dann, wollen wir zu den Apps der Woche? Ja, machen wir eine Apps der Woche, weil es ist ja schon, wir haben ja schon relativ lang jetzt gesprochen. Wie gesagt, ja, war ja alles Ice Cream Sandwich. Ja. Mhm. Flickgolf, das ist meine App der Woche und warum ich das mit Getcha zusammen sagen wollte, das habe ich über Getcha entdeckt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile sogar kostenlos im Android-Market ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Getcha bietet jede Menge Paid-Apps, also Apps, die normalerweise etwas kosten auf dem Market, kann man bei Getcha kostenlos bekommen. Und zwar legal, weil Getcha bezahlt die Entwickler, um eben dieses kostenlos anbieten zu können. Also der Download ist nach wie vor quasi, bekommt der Entwickler was, allerdings sind da Verträge zwischen dem Entwickler und Getcha notwendig. Das machen auch immer mehr Anbieter, immer mehr Entwickler und das ist auch schöne Sache. Das heißt, man kriegt die Programme kostenlos über Getcha. Meistens wird allerdings dann nur ein spezieller Link im Market aufgerufen. Ja, und man kann sich die App dann quasi kostenlos herunterladen. Es ist aber die normale App im Market gekommen, bin ich übrigens darauf, weil der Dolphin 7 HD eben momentan oder bis gestern übrigens exklusiv über Getcha angeboten wurde. Mittlerweile ist der Dolphin HD 7 auch im normalen Android-Market. Und diese Gold-Apps, darunter habe ich eben auch das Flickgolf gefunden und das macht richtig genial Spaß, Flickgolf. Ja. Das erinnert mich an Panya oder Panyo oder wie hieß das nochmal? Nein, Pangia-Golf. Pangia. Ja. Ah, das wäre wirklich schön, wenn es das gäbe, aber leider ist es nicht ganz so. Es ist speziell an die Benutzung mit Touchscreen angepasst. Das ist kein jetzt... richtiges Golf, sondern da geht es darum, das ist mehr so ein Action-Golf. Ja? Man muss alles mit einem Schlag reinkriegen, das ist das Ziel. Und entsprechend sind natürlich auch die Kurse so angelegt, dass man alles mit einem Schlag schaffen kann. Da muss man halt Wind mit einberechnen und man kann den Ball noch so andrehen, mit dem Finger quasi nachrollen. Ja, also total unrealistisch, ja, also wirklich unrealistisch, aber es macht riesen Spaß mit diesem, ja, in Anführungszeichen Golfspiel, das da umzugehen. Übrigens von dem gleichen Anbieter werde ich mir nach der Sendung auch gleich kaufen, gibt's auch Flick Soccer, das genauso ähnlich ist, ja. Da habe ich vor der Sendung noch ein Video gesehen, aber ich habe keine Zeit mehr gehabt, für das schnell zu kaufen. Und das werde ich nach der Sendung machen. Also Flick Golf, schaut es euch mal an, das ist richtig genial gemacht. Soweit ich weiß, gibt es eine Free-Version davon. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe so viel letzte Woche gemacht und ehrlich gesagt, das ist Ice Cream Sandwich, bin ich komplett durcheinander. Und jetzt deine App der Woche noch. Oh, meine App der Woche. Ui. Ich sag nur, es ist was zum Lachen. Es ist ganz simpel. Mhm. Aber genau weil es so simpel ist, ist es auch so toll. Und zwar, ich kannte das schon früher von Webseiten, allerdings unter anderen Bezeichnungen. Mhm. Also hier heißt die App Akinator oder Akinator oder wie man es aussprechen möchte. Mhm. Und du gehst hin, startest die App, fass die erstmal nicht an, sondern überlegst dir irgendeine bekannte Prominenz. Irgendjemand. Dann stellt er Fragen und du beantwortest die Fragen, ja, wahrheitsgemäß. Also er stellt Fragen bezogen auf diese Person. Mhm. Und es ist unglaublich, was der alles erkennt. Also kommen dann halt so Fragen, was weiß ich, ist es ein Schauspieler, ist es ein Mann, ja? So wie bei Robert Lemke. Welche Schweindel hätten es gern? Genau, das mit der Brille. Nee, das sind gar nicht mal so viele Fragen, die er stellt. Und dann kommt, zack, das Gesicht von dem Schauspieler oder was man sich vorgestellt hat. Und ich habe sogar wir wirklich abstrakte Sachen ausgedacht. Der hat alles erkannt. Mhm. Nur mich selbst nicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht prominent genug. Super. Es ist, es macht irre Spaß. Mhm. Macht's drauf. Das Ding hat knapp über 2 MB. Mhm. Ist es aber allemal wert. Und auch wenn man es nach einer Stunde vielleicht wieder runterschmeißt, aber probiert es aus. Es ist unglaublich, wie gut das Android-Telefon Gedanken lesen kann. Das ist ja richtig gruselig. Ja, ja, ich sag nur, Rio, lad's dir runter. Mhm. Ja, es ist wirklich ein ganz simples Programm, aber du wirst dich kaputt lachen. Ja, wer der erkennt Miranda Cosgrove und Jeanette McCurdy nicht, ja. Vor allen Dingen, das ist so ein Flaschengeist. Also ich sag nur episch, episch, episch. Gut, super. Ja. Ui, so, dann kommen wir tatsächlich zum Ende. Nach 15 Minuten Überzug mal wieder. Ne? Wann haben wir die letzte Sendung gemacht, die genau gepasst hat? Also ich weiß nicht. Ich glaube, wir tun grundsätzlich überziehen und ich glaube, wir müssen es jetzt umgekehrt machen. Nicht, wenn wir überziehen, müssen wir einen Kalender schreiben, sondern wenn wir nicht überziehen, müssen wir einen Kalender schreiben. Ne? Ja, wir werden in Zukunft das ganz anders machen. Wir planen für die Sendung eine halbe Stunde, da kommen wir mit einer Stunde hin. Ja, genau, richtig. Gut, dann muss ich sagen, leider war es das schon wieder. Ich hätte lieber noch ein bisschen mehr über Ice Cream Sandwich und Galaxy Nexus geredet, aber da kommt bestimmt noch was in der nächsten Sendung. Ne? Und ihr könnt uns darüber auch was schreiben und Anregungen geben oder sonst irgendwie eure Meinung dazu sagen. Das wird uns immer sehr freuen. Über Twitter kriegt ihr uns @AndroidCast, Facebook Uncast-Page, E-Mail uncast@zenetcast.com und uncast.zenetcast.com. Dort findet ihr dann die ganzen Links zur Sendung. Und ja, damit möchte ich euch eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund und tschüss. Das letzte Wort hat wie immer der Mo. Ja, als allererstes, Rio, bis nächste Woche sprichst du bitte 30 Mal ganz schnell hintereinander den Endcast aus. Nein. Dann stotterst du nicht so. Abgelehnt. Endcast und so weiter. oder schreibst es 1000 Mal an die Wand. Naja. Aber, okay. Naja. Auf jeden Fall, ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche und ja, viel Spaß mit eurem neuen Ice Cream Sandwich. Wenn es irgendeiner haben sollte, bitte benachrichtigen. Aber wir wissen, es ist unwahrscheinlich.